spricht deutlich, macht den Mund beim Reden auf. Im Lebenslauf soll man nicht erkennen, dass du auf deine Gegend baust. Waldviertel, Dialekt, Slang, Rap, Hochdeutsch, Ohren macht am Hören schön zu, schont euch. Was im Radio gespielt wird, was denn tauglich Englisch? Doch wir Affen trauen uns endlich auf die Tasten, Song, Slang, Bitch, E-Mail weg, FM4, spielst du nähen, Krone, Hitze, 3, Energy, auch da doch nichts weniger. Schwanz lutschen, Bruder, so in Dash, nicht vor Kummer. Auf Englisch aus dem Fuck, hört leichter Song, ist das wohl Kudern. Nicht anzuecken, hopp, was sie im Business hört vor Kummer. Du setzt jetzt für den Radio, weil man tut dir echt nur Sudern. Chips weg, die Kluge, der du nur Musik, nichts verloren, einfach nur ein Beat, der erfordert und schon ist das ein Tor. Texte bleiben Hit, noch sein Sekundär, wie Rap im Waldviertel. Doch er macht meinen Weg mit mir, Allah, er macht die Quallen lieber. Rappers bleiben, wie er heute ist. Hinten noch? Deppert sei, kann es lang wies. Ah doch? Ich will die ganzen abgefuckten, intoleranten Offen. Nimm mal Stang, nimm mal Hirn, damit stellen wir sie rennen, das bei Stern bringt mich zum Loch, hä? Rappers bleiben, wie er heute ist. Hinten noch? Deppert sei, kann es lang wies. Ah doch? Künstler sei mit so einer Watt, so einer Hochnissing, der Puls steckt, der Seft zerkecht, der Dress, doch zu spät ist es. Heftig wird vor einer Szene kreiert, diese Szene nennt. Diese Szene kann man gestohlen bleiben, ich bin dagegen. Wind erreichen, mag man für ihr eigenen, kann sie was in Bühnen bestreiten, kann man jedes Typ bestreiten, kann man alles spülen. Die sogenannte Gang, das nicht vorhanden ist, hat sie gehen wie ein Platz in die Charts, auf dem man landen kann. Artikel werden nur geschrieben, was ja kein anderer ist. Er muss sie einen Rapper passen, wie ein Schlanger zu ist. Wie gesagt, normales Machen, Rap ist so, wie es immer sein soll. Da gibt's einmal bei anderen Leuts, denen ein anderes sein fällt. Wird sie unten gehalten, wie Opfer in der Bank. Ja, nichts drüber berichten, weil der Opfer bringt nach Schau. Das hat mit Rap nix zum coolen Rap, wir sehen uns wie das Land. Deshalb wirst du an nichts reißen, so mir kehrt das ist schon. Am besten Hochdeutsch und am gescheiter war der Englisch. Fühle finden nicht gut, doch machen leider kein Ständnis. Rappers bleiben, wie er heute ist. Hinten noch? Deppert sei, kann es lang wies. Ah doch? Ich will die ganzen abgefuckten, intoleranten Offen. Nimm mal Stang, nimm mal Hirn, damit stellen wir sie rennen, das bei Stern bringt mich zum Loch, hä? Rappers bleiben, wie er heute ist. Hinten noch? Deppert sei, kann es lang wies. Ah doch? Künstler sei mit so einer Watt, so einer Hochnissing, der Puls steckt, der Seft zerkecht, der Dress, doch zu spät ist es. Mach eh nur mein eigenes Ding, sonst nix. Nur sitzen und warten, auf von nix kommt nix. Man muss dem Land sagen, was man will, wo der Hammer hängt. Wann ich anders denk, anders kennt, würde ich auch was anders bringen. Doch das war nicht die, das war der, der bei Trottel. Der macht, was man will, der Blamage übertroffen. Bleib in meiner Sprache, aber und das unverständlich ist, war die froh, dass du Wappler das einfach zur Kenntnis nimmst. Mach eh nur mein eigenes Ding, sonst nix. Nur sitzen und warten, auf von nix kommt nix. Man muss dem Land sagen, was man will, wo der Hammer hängt. Wann ich anders denk, anders kennt, würde ich auch was anders bringen. Doch das war nicht die, das war der, der bei Trottel. Der macht, was man will, der Blamage übertroffen. Bleib in meiner Sprache, aber und das unverständlich ist, war die froh, dass du Wappler das einfach zur Kenntnis nimmst. Rappers bleiben, wie er heute ist. Hinten noch? Deppert sei, kann es lang wies. Ah doch? Ich will die ganzen abgefuckten, intoleranten Offen. Nimm mal Stang, nimm mal Hirn, damit stellen wir sie rennen, das bei Stern bringt mich zum Loch, hä? Rappers bleiben, wie er heute ist. Hinten noch? Deppert sei, kann es lang wies. Ah doch? Künstler sei mit so einer Watt, so einer Hochnissing, der Puls steckt, der Seft zerkecht, der Dress, doch zu spät ist es.